Puls. Und am Mittag hat die Jacke mit und geschanzt, auch tot mit der Menschen umschwänzt. Und am Mittag hab ich wieder gar mit und geschanzt, auch tot mit der Menschen umschwänzt. Zum Dirndl bin ich gegangen, hab mit dem ich verspätt, wie du angegangen bist, hab schon immer ruhig gemacht. Oft hab ich die Bank hoch, was ich geschling, wohin hab ich Mensch, kein Kind. Oft hab ich die Bank hoch, was ich geschling, wohin hab ich Mensch, kein Kind. Da habe ich jetzt gleich den schlechten Franz Verreit im Winkel da gehalten, weil mir gerade was eingefallen ist. Das ist ja eigentlich ein großes Glück oder ein großes Unglück oder ein großer Zufall, dass Ernaheimer Gemeinde Reit im Winkel nicht salzburgisch ist oder nicht tirolisch ist, sondern das bayerisch ist. Franz, ja? Mit dem Kastenspülen haben sie das schierige Winkel da auftun, weil es nirgend Ding hat. Und gegangen ist, gell, Franz, verzeih einer, du, das die Leute. Ja, das ist eine ganz einfache Geschichte. Also, schau her, wir haben jetzt natürlich da einen schönen Unter drauf auf dem Hirl. Siehst du das? Aha. Also, von der Kast her. Ja. Haben sie es ausgekastet, so sagt die Sage natürlich, weil die haben es bei der Ländervergessen, auch bei der Länderverteilung, haben sie das Reiterwinkel einfach vergessen. Ist auch kein Wunder. Musst du dir mal das vorstellen, jetzt haben wir auf Kirchen gegeben, wir auf Kirchdorf auffahren. Ja, wir haben keine Kirchen gehabt, nicht mehr, wir haben ja Kern, wir waren ja Niemandsland. Nicht? Und jetzt also sagen sie natürlich, also jetzt mit dem Reiterwinkel, wo muss ich hin, falls auf die Ruhe, falls auf Born, das haben wir rauskasten. Jetzt haben die drei Landesfürsten, der Bayerische, der Erzbischof von Salzburg, genau, der Erzherzog Ferdinand von die Ruhe, ja, und der Kurfürst Maximilian. Max, jawohl, die haben das ausgekastet. Und da haben sie da rockt und mit dem Schei unter hat er den letzten Stich gemacht, ein paar. Und deswegen haben wir Bahn. Und darum haben wir die Reite im Winkler im ganzen Chiemgau und in einer Nachbarschaft umeinander alle den Spitznamen, die Schei unter. Aber noch etwas aus ihrer Heimat. Ein Klobürsten in einem kaputten Klosett, ein altes Telefonbuch auf einem Rest von einem Bett, ein Dachplatten und ein paar Ziegelsteine, ein Radlfelgen neben einem Ofenrohr, sechs Aktendecke aus einem Büro, ein Lampenschirm auf einem alten Plumeau, ein Tätow ohne Füße, ohne Kopf, ein Stein gefaltete Birn, ein Bohn ohne Topf, ein Blechheimer von einem Motorum, Kinderwagen eingestellt, verbogen und krumm, eine Kisten rostige Nägel, Sandanger, ein Decker der Koffer, eine abbrochene Stange, ein zerbrochener Spiegel, ein Holzrollo, zwei ausnährte Tisch und zwei Illhaferl noch, ein Schierhackel mit einem Barzzeig drumbicken. Aha, wirst du denken, Blutberg. Ja, Lappen. Ah, Pfiffkassel, aber nie, nie in München eine neue Kunstgalerie. Die Angerbacher Tanzelmusik ist jetzt dran. Und Angerbacher Tanzelmusik, fassen Sie sie, wie sie heute bei uns sind, weil sie es, und ich hab's zuerst falsch gesagt, in der Besetzung als Tiroler Kirchtagmusik ja sicher ganz gut kennt. Und es sind ja auch sehr viele Leute dabei. Der Peter Moser ja vor allen Dingen als Chef von all zwei die Gruppen, aber Angerbach gibt es nicht. In ganz Tirol gibt es kein Angerbach. Jetzt, wie kommt der Name zustande? Wieder aus einer richtigen und netten Musikantenfreundschaft. Und zwar, da sind zwei vom Angerberg und drei von Alpbach. Also Anger Bach. Na, wird jetzt aber einer, wenn er sich da richtig jetzt befasst damit, sagen, ja, was ist denn mit einem? Ja, der ist aus Rotfeld. Und das ist ein neuer Ort, der liegt zwischen die zwei drin. Das ist der Verbindungsort zwischen Angerberg und Alpbach. Sozusagen die Relaisstation. Aber uns interessiert der Name ja nicht so sehr, sondern was sie für eine Musik machen. Und spielen da eins Hochtirol, ein Landler. Der Bramberger Chor ist noch wieder gekriegt. Ich hab schon oft geschnitten und da gern eben auch gestanzeln her. Oder es sind gestanzeln. Die Fützmoser Tanzelmusik ist nachher gekriegt mit dem Bichler Bayerischen. Die Matreier Sänger aus Osttirol lassen Herrn über Dalm Honig juchzen. Und das sind auch wieder Schnatterhipfi. ist halt schon wieder die Heimbank zu zollen, Hollaria, die Weiher Union. Es ist halt schon wieder die Heimbank zu zollen, Hollaria, die Weiher Union, oder die Linke hoch. Stirndu, Malort, am Flörchen, da fort, Hollaria, die Weiher Union. Missi Eichen, Glonga, Missi aus Afonga, Hollaria, die Weiher Union. Missi Eichen, Glonga, Missi aus Afonga, Hollaria, die Weiher Union, Hollaria, die Weiher Union. Am Heidel, um Eider mir da, Hollaria, die Weiher Union. Ich freu mich schon wieder auf den nächsten Brüder, Hollaria, die Weiher Union. Ich freu mich schon wieder auf den nächsten Brüder, Hollaria, die Weiher Union, Hollaria, die Weiher Union. Wenn's nicht braucht, dann sorgen wir, Hollaria, die Weiher Union, Hollaria, die Weiher Union.